in dieses Gespräch damit reingefunkt und habe sofort gesagt, was willst du machen? Du willst echt, wenn du mal alter bist, du bekloppt und so, ne? Und dadurch hat er sich überhaupt nicht beirren lassen. Und da, ich kann ihn vielleicht in dem Moment in eine Zweifelslage gebracht haben, dass er sich doch noch irgendwie, ich hätte viel mehr auf ihn einreden müssen, aber ich war so empört darüber, dass er Age nimmt, nicht die Kammern muss. Ich habe gesagt, Mensch, Alter, schmeiß lieber drei Trips auf einmal, ja, aber doch kein Age, Mann. Und er war also davon irgendwie so begeistert, er wollte das jedenfalls mal ausprobieren. Und da habe ich vielleicht einen ganz großen Fehler gemacht. Ich hätte Einfluss auf ihn gehabt, aber ich habe gesagt, Detlef, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Und ich möchte dich auch nicht mehr bitten, mich überhaupt nochmal anzusprechen, wenn du Age nimmst. Und bin gegangen. Und Detlef hat sich den Abend in Druck gesetzt, hat das erste Mal gedrückt, also gar nicht erst gesneeft oder so, sondern gleich gedrückt. Und für mich brach einfach eine Welt zusammen, denn mit ihm zusammen fixte er noch seinen Freund Bernd das erste Mal. Und ich ging an ihm vorbei und sie sahen unheimlich glücklich aus und das interessierte sie nicht mehr. Und ich fand es irgendwie unheimlich gemein, dass er mich überhaupt nicht mehr beachtete, dass ihm das so egal war. Und ich musste also sehen, dass also in jeder Woche mehr aus unserer Clique anfing zu fixen, ja. Betrügt der Drogenabhängige sich selbst? Was würdest du sagen? Ja, ich kann mir das, also ich weiß es von mir selber, dass ein Selbstbetrug auf jeden Fall da ist. Und nur wüsste ich jetzt nicht, was ich noch dazu sagen sollte, als dass ich das eigentlich nur bestätigen kann, dass es so ist, ne? Als ich in Detlef das erste Mal auf dem Bahnhof Zoo war, fand ich es also das erste Mal gar nicht so fürchterlich abstoßend da. Und als ich dann noch öfters in der Woche da erschien, weil ich merkte, dass Detlef öfters da war, war Detlef natürlich sauer darauf. Weil er sagte, er möchte nicht, dass seine Freundin auf dem Zoo rumkraucht, wo das letzte Packzeug rumkraucht. Er sagt, du kannst dich mit mir verabreden, überall, aber bitte komm nicht auf den Bahnhof Zoo. Und mir stinkte das an, ich kam also immer öfters und ich fand es unheimlich niedlich, wie Detlef auf mich aufgepasst hat. Und wenn er mit Freiern weggegangen ist, mit denen er sich verabredet hat, dann hat er immer seinen Freunden Bescheid gesagt, dass sie auf mich aufpassen sollen. Und diese ganzen Freier, diese Kanaken, die wurden manchmal so sehr lästig, ja, man wurde die überhaupt nicht mehr los. Die haben einen so aggressiv gemacht mit ihren dauernden Fragen, Pension gehen und bumsen und dennoch diese unverschämten Preise mit 20 Mark und so, ja. Und dass mir das aber damals irgendwo noch Spaß machte, diese Leute irgendwo zu sagen, was, 20 Mark, du spinnst wohl, Alter, und so. Und da 500 kommst du bei mir sowieso nicht ran und so. Und da hat mir das irgendwo noch Spaß gemacht. Und dann kam aber auch gleich das Freund und haben die dann sofort weggeschubst und haben gesagt, die soll mich zufrieden lassen, bei mir läuft nichts, ja. Und das war für mich also wirklich ein sehr großes Glücksgefühl, dass sich Detlef so um mich kümmerte, dass er sogar, wenn er eben mal weg war, seine Freunde damit beauftragte, auf mich aufzupassen. Und ich merkte eben, dass ich für Detlef ein und alles war. Und ich wollte ihn darin auch nicht enttäuschen. Und er gab mir also ich lebte von seinem Geld. Ich durfte also, wenn ich anschaffen gegangen wäre, ich glaube, ich hätte das erste Mal in meinem Leben von Detlef richtig eine gefeuert gekriegt, wenn ich das gemacht hätte. Und ich lebte also praktisch auf seine Kosten. Ne? Und wie sich das so ergibt, wenn man nach der Schule, ich wollte einfach immer bei Detlef sein. Und wenn ich aus der Schule kam, dann habe ich mein Schulbrot schnell eingepackt in die Tasche oder habe noch mehr Brote geschmiert für meine Freunde, die ich da hatte. Die Freunde auf dem Zoo, das waren nachher meine einzigsten Freunde. Die Clique war vollkommen auseinandergekommen. Ich sah diese Menschen überhaupt nicht mehr, weil Detlef auch nicht gerne ins Sound gehen wollte, eben überhaupt nicht mehr sah. Und auf dem Bahnhof Zoo waren lediglich noch Axel, der ist heute tot. Also ein unheimlich hässlicher Junge, aber liebenswürdig und hilfsbereit. Auf der einen Seite hatte aber auch Menschen, wo er gemerkt hat, die dumm waren, abgelenkt und beschissen und betrogen. Alles Mögliche, solange man mit ihm auskommen konnte. Man konnte ihn beleidigen bis zum geht nicht mehr. Und das macht ihm überhaupt nichts aus. Ja. Ich möchte sagen, dass er sich überlegen über uns fühlte. Aber er erkannte uns an und er konnte froh sein, dass wir ihn anerkannten. Und Bernd, also Detlefs Freund und Detlef eben, mehr waren wir nicht. Wir waren so eine Dreiergruppe. Ein Mädchen gab es eigentlich nicht. Also ich war das einzigste Mädchen, was mich auf der einen Seite aber auch unheimlich gut fand, dass kein weiteres Mädchen da war, weil man mich, ich glaube, dass auch heute, wo die Frau emanzipiert ist, sich die Frau plötzlich doch nicht mehr so wohl fühlt in ihrer Emanzipation. Auf der einen Seite meckern sie über die Unfreundlichkeit der Männer, auf der anderen Seite wollen sie unabhängig sein. Und ich habe auch heute noch nichts dagegen, wenn mir ein Mann hilft in Jacke oder irgendwo seine Stärke, Überlegenheit zeigt, dass ich einfach so einen Menschen, ich brauche einfach so einen Menschen, der mich irgendwo hinführt. Und so war Detlef. Und deshalb fand ich es also ganz gut, dass ich das einzigste Mädchen da war. Und dann muss ich dir mal kurz von Axels Situation schildern. Seine Mutter ist auch geschieden und hat einen Freund und der mochte also den Axel auch nicht. Und die Mutter zog also zu ihrem Freund und ließ Axel da alleine in dieser zweieinhalb Zimmerwohnung, nahm also Möbel raus, die sie unbedingt brauchte. Ein Wohnzimmer war noch drin, ein Fernseher und sein Zimmer. Und die Mutter hat eben nur die Miete bezahlt und gab Axel also manchmal Geld, was kaum zum Leben reichte. Also. Und diese Wohnung, dieser Mensch war auf eine Art schon so abgestumpft, ja. Also wenn man in diese Wohnung reinkam, ja, da stank da drin, also überall leere Konservenbüchsen. Und wenn er sich einen Druck gemacht hat, dann sind da noch Blutrückstände in dieser Spritze. Die hat er dann einfach, hat er Wasser aufgezogen, das verdünnt, hat das einfach auf den Teppich gespritzt, ne? Und mittlerweile fängt sowas auch an, irgendwie muffig zu stinken, ja, ist ja klar, so ein feuchtes Blut. Und überall leere Konserven, und der Tisch war manchmal so voll, dass man noch nicht mal mehr einen Aschenbecher raufstellen konnte, sonst wäre an der anderen Seite wieder was runtergeflogen. Und auf diesem Tisch standen leere Fischkonservenbüchsen, die stanken natürlich. Lauter Becher und Tassen, wo bis oben hin Zigarettenstummel drin waren, so mit Wasser, dass die gleich ausgehen, und das stinkt auch. Und die Gardinen waren also gelb und stanken. Und Detlef zog also nachher dahin. Der lebte also mit Axel in dieser Wohnung, nahe bei seinem Vater. Und hat da gelebt, weil er sich mit seinem Vater überhaupt nicht mehr verstand. Die hatten also überhaupt keine Beziehung. Und Detlef, der brauchte da bloß wegen seinem Aussehen auf den Bahnhof zu gehen, dann flogen die Schwulen auf ihn. Der brauchte nicht viel zu tun, der konnte Freier anbrüllen und die fertig machen und die kamen trotzdem immer wieder. Axel konnte sich das nicht erlauben wegen seinem Aussehen, hat dafür aber wahrscheinlich eben gute Sachen im Bett geliefert, kann ich mir vorstellen. Und die Mutter, die ist also, hat sich überhaupt nicht um ihn gekümmert, die wusste sogar, dass er fixte. Aber es macht ihm überhaupt nichts aus, der Mutter. Und dann kam sie vielleicht einmal in einer Woche oder so und hat ihm 10 oder 20 Mark gebracht. Es musste reichen. Und das Geld ist natürlich sofort für Dope draufgegangen. Und als Detlef dann dahin zog, da war die Wohnung dann einigermaßen sauber. Und ich schlief also von Samstag die ganze Nacht da und blieb bis Sonntagabend mit Detlef zusammen. Es wurde mir erlaubt. Und ich bekam von meiner Mutter auch die Einwilligung, die Pille zu nehmen. Ich habe also noch nie mit Jungs geschlafen. Ne? Es war jetzt mittlerweile schon Spätsommer geworden. Ich war also mit Beth praktisch schon über ein halbes Jahr zusammen, ohne dass irgendwie was war. Und als ich dann, wenn ich Samstagabend mit den ganzen drei Mann zu Axel hinging, dann war für mich immer das Bett frisch bezogen. Die Jungs haben also alle drei unheimlich gut für mich gesorgt und ich fand es so lieb von denen, dass sie mir zu essen kauften. Und sie freuten sich allerdings auch wieder, dass ich manchmal Samstagnachmittags eine ganze Korbtasche voller Äpfel und Konserven mitbrachte, die ich von meiner Mutter gekriegt habe, weil ich ihr sagte, dass Axel eben ganz alleine da lebt und nie Geld hat. Meine Mutter hatte dafür Verständnis und gab uns eben Konserven und sowas mit. Und dafür bekam ich dann eben auch wieder so etwas, was ich eigentlich nie hatte. Man sah mich wirklich als Mädchen an und mir gefällt einfach sowas. Ich möchte überhaupt nicht emanzipiert sein und so. Ich finde es irgendwo nicht gut. Und zwar allerdings ist es natürlich wieder scheiße, dass ein Mädchen eben nicht hier und da mal rumbumsen kann und dass die eben gleich einen schlechten Ruf kriegt. Ein Junge allerdings darf das. Sowas mochte ich natürlich wieder nicht, aber eben, dass man dass ich eben doch in Wirklichkeit sehr charakterlich und körperlich schwächer war. Vielleicht war ich gar nicht so charakterlich schwächer wie die Jungs, aber sie nahmen es eben an, um sich selbst davon zu bestätigen. Also wir ergänzten uns da gegenseitig. Und dann schlief ich also die ganze Nacht da. Und wenn wir kamen manchmal auch vielleicht erst Sonntagmorgens nach Hause, wenn es irgendwie Komplikationen mit dem Geld gegeben hatte. Und wie sich das so ergibt, ich war die ganze Woche mit Detlef zusammen und habe diese ganzen Wochen auch jeden Tag gedrückt und bin also, ich habe sogar schon was abends aufgehoben für den nächsten Morgen. Ich wollte plötzlich immer drauf sein. Ich wollte nie wieder nüchtern werden. Das war so mein Motto. Ich wollte also immer drauf sein und nie wieder runterkommen, so lange, bis ich sterbe. Mir war das sehr gut bewusst, dass ich jeden Tag sterben kann von Edge. Das machte mir überhaupt nichts aus. Wenn ich sterbe, habe ich mir gedacht, so ist dieses ganze Leiden mal zu Ende. Ich hatte also keine Angst vom Sterben. Das habe ich heute allerdings ja. Wenn ich jetzt früher sterben würde, würde ich mich fragen, was hast du überhaupt erlebt? Wenn ich wüsste, ich muss morgen sterben, was hast du überhaupt gemacht die ganze Zeit? Damals war mir das vollkommen egal. Und es gab dann manchmal also Jungs, sie mussten also jetzt plötzlich sehr gut aufpassen, was sie kauften, weil meine Leber also immer noch geschädigt war. Und wenn ich unreines Zeug gedrückt hatte, dann bekam ich also höllische Schmerzen im Bauch, dass ich anfing zu weinen. So schlimm war das. Aber dann hatten die Jungs also gleich immer Angst um mich und so und haben mir deshalb auch immer sehr gutes Zeug gekauft für mich. Und also die Jungs hatten plötzlich eine Aufgabe und ich hatte zu der Zeit noch nie einen großen Streit mit Detlef. Diese Streits sollten ja erst noch kommen. Und Detlef fand also allerdings auch sehr scheiße, dass ich den jeden Tag drücke. Aber ich war noch nicht körperlich irgendwie drauf und er auch nicht. Wir haben das immer noch so gemacht, dass wir mal zwei oder dreimal in der Woche nichts hatten, ja. Dass wir dann irgendwas anderes machen. Wir hatten zwar so einen unheimlichen Lieber darauf, aber wir hatten aber beide zu viel Angst vorm Turkey, wenn man das so von anderen Leuten hört, dass wir da also nichts also im Sinn mit hab. Und da sind wir also abends ins Bett gegangen und Detlef hat also nicht angefangen zu schlafen, sondern hat mich gestreichelt und so. Und ich habe es auch ich habe mich dagegen nicht gewehrt. Ich fand, dass Detlef nun lange genug gewartet hat deshalb. Und wir haben also diesen Abend auch nicht zusammen geschlafen, ne? Sondern wir haben einfach regelrecht einfach nur Petting gemacht und ich fand es auch sehr schön. Und er sagt also, dass ich es ja gerne nächste Woche mit mir schlafen möchte. Und da habe ich gesagt eben, ja, das ist alles okay, aber nur unter der Bedingung, dass wir samstags beide nüchtern sind. Sonst bringt mir das nichts. Und wir verabredeten uns also für nächsten Samstag. Und man kann dieses auch, was wir da gemacht haben, auch noch nicht richtig zusammen schlafen nennen, wo beide zum sexuellen Höhepunkt kamen, weil das bei mir noch so ein Problem war, weil ich Jungfrau war und dass ich eben von Freundinnen damals aus der Klasse gehört habe, dass es das erste Mal unheimlich wehtun soll. Und deshalb habe ich da also gleich so ihnen Bescheid gesagt, dass ich das also auf keinen Fall so machen möchte wie die anderen Mädchen da. Dass der Junge da also gleich mit voller Wucht da reingeht, als wenn überhaupt nichts wäre. Und er macht es also praktisch im Ganzen in einem Schema regelrecht, dass er eben so weit reingeht, dass ich sage, jetzt warte einen Augenblick, jetzt tut es mir weh. Und dann eben eine ganze Weile so verharrt. Und ich fand es unheimlich gut von ihm, dass er dabei so die Beherrschung behielt und daran an mich gedacht hat, dass ich eben Schmerzen dabei hätte, wenn er also jetzt hier bloß an sich denken würde. Und vor allem, als er denn bis hinten hin drinne war, also es mir nicht mehr wehtat, da haben wir dann Sonntagmorgen eigentlich nochmal richtig zusammen geschlafen. Aber ich habe also zur Zeit nur keinen sexuellen Höhepunkt gehabt, weil ich mich erstmal einspielen musste. Man muss dann noch bedenken, dass ich eben noch nie so eine Erfahrung mit Jungs hatte und dass ich das eben alles noch genauer kennenlernen musste. Und ich habe mich also so darüber gefreut, dass ich so lange hart geblieben bin. Und von diesem Moment an, ich liebte diesen Jungen so wahnsinnig, ja, dass ich Angst hatte, dass er eines Tages stirbt an Age und dass ich plötzlich selber nicht mehr wollte, dass er drückt und er wollte das auch nicht. Und da fing diese Streits schon an. Ich habe gesagt, ich kam zum Bahnhof, habe ihn gefragt, kannst du mir einen Druck geben? Und er sagt, nee, du kriegst nichts und so und ich will das nicht und ich habe dich viel zu gerne dazu. Und da habe ich dann mit ihm nachher so ein Kompromiss praktisch gemacht. Also er konnte mir das ja nicht verbieten, weil er selbst drückt. Und deshalb, ich war also jetzt jeden Tag auf dem Bahnhof. Und nachdem ich das erste Mal, also und dann die Wochenenden darauf auch mit Detlef geschlafen habe, und manchmal waren wir die ganze Nacht wach und haben zusammen geschlafen bis morgens, bis man also nicht mehr konnte. Und dass ich jetzt erst so richtig gemerkt habe, was diese Männer wirklich wollten. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich kann nicht einfach mit irgendwelchen Leuten nachbumsen. Und wenn mir in diesem Zeitpunkt jemand gesagt hätte, ich soll mich vom Detlef trennen, dann würde ich auch eines Tages vom Rauschgift wieder runterkommen. Dann hätte ich den Vogel gezeigt. Also ich hätte Detlef um keinen Preis verlassen, wegen Rauschgift oder so. Ich wollte das mit ihm zusammen durchstehen. Und als es nachher etwas kälter wurde, so Anfang Winter, war ich bereits körperlich drauf. Also ich merkte das, als ich mal sonntags morgens aufwachte bei Axel, da fielen mir richtig grelle Farben auf, von die um mich herum standen, eine Beschriftung von einer Büchse oder so. Und dass ich plötzlich unheimlich viel Spucke im Mund hatte, die ich nicht los wurde. Wenn ich sie runterschluckte, war sie sofort wieder da. Ich habe sie aber auch irgendwie wieder hochgeholt. Und wenn ich sie richtig runtergeschluckt hatte, hatte ich einen ganz trockenen Mund, aber ich konnte auch nichts trinken. Und das habe ich Detlef gesagt. Und schon als er aufwachte und meine riesengroßen Pupillen sah, wenn man auf Edge immer winzig kleine Stecknadelpupillen hat, und dass ich plötzlich ganz weite Pupillen hatte, und dass er sagte, so, siehst du Mädchen, jetzt ist es bei dir auch so weit. Ich sagte, ja, was denn und so, was ist denn los? Ja, Turkey, ne? Und da merke ich also erstmal, was überhaupt Turkey ist. Und ich hatte zu der Zeit aber noch keine Schmerzen oder so, sondern ich habe also noch einen Augenblick gewartet, bis Detlef aufgestanden war. Und er hat also gleich was aufgekocht. Ich hatte also praktisch meinen Schuss wieder drin. Aber ich wusste von diesem Moment an, dass ich jetzt von Detlef sehr abhängig war. Ich musste also sonntagabends nun so lange warten, bis er Geld hatte, damit ich meinen Druck kriege, dass ich morgens überhaupt zur Schule gehen kann. Und das war für mich ein ganz bitteres Erlebnis, dass ich plötzlich auf Detlef warten muss. Ich habe mir gedacht, was ist, wenn ich mit ihm streite und ich jetzt ihn nicht mehr sehen möchte und ich möchte jetzt lieber nach Hause gehen und er mich plötzlich dazu zwingt, ihn zu bitten, dass ich das Edge von ihm kriege. Und es war so eine sehr bittere Erkenntnis für mich. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war einfach kein Typ dazu, Autoscheiben einzuschlagen oder irgendwas anderes zu tun. Das konnte ich einfach nicht. Und deshalb war ich also sehr finster drauf den Tag. Aber auf einer Seite konnte ich jetzt auch überall erzählen, ich bin ein richtiger Fixer. Ich bin und bleib jetzt ein Fixer, solange wie ich sterbe. Und irgendwo war da im Unterbewusstsein Angst. Ich habe gedacht, so Christiane, du hast ja endlich erreicht, was du alles wolltest. Ist das wirklich so, so geil, wie du dir das wirklich vorgestellt hast damals? Und ich musste also diese Frage nämlich mir selbst verneinen. Und denn ich habe mir niemals einen Turkey so schlimm vorgestellt. Und damals bewunderte ich irgendwo welche Fixer, die auf Turkey waren, wie sie sowas durchzustehen hatten. Sie standen überhaupt nichts durch. Es waren in dem Moment ganz unheimlich leicht verwundbare Wesen. Und gerade auf Turkey kann man unheimlich viel mit einem Fixer machen. Das habe ich damals sehr viel ausgenutzt. Und dass ich andere Leute fertig gemacht habe, wenn sie auf Turkey waren. Weil sie denn die verwundbarsten Menschen waren, die es überhaupt gibt. Und man konnte ihnen dabei einen Schock fürs ganze Leben zufügen, wenn man es richtig anpackte. Und ich fragte mich also selber, ob das nun das war, was ich die ganze Zeit erstreben wollte. Ich musste mir also selbst zugeben, dass jetzt ist die Endstation. Und ich fragte mich auch noch selbst, na dann hör doch auf. Hör doch einfach auf, geh und sag Detlef, entweder du machst Schluss, entweder er macht Schluss mit Fixen oder ich mach Schluss. Oder fällt es dir wirklich so schwer, vom Detlef wegzugehen? Das waren lauter Fragen, aber ich konnte ja mit niemandem darüber sprechen. Fix hat er gesagt, ach Mann, mach weiter und so, wird schon irgendwie werden. Musste nicht so verbissen sehen und so eine Sprüche. Mutter ging nicht, ich glaube meine Mutter, ich hätte ihr das nie antun können, ihr das zu sagen, denn meine Mutter liebte mich doch und ich liebte sie auch auf eine Art und das konnte ich einfach nicht, dass ich ihr das nun antun könnte, mit ihr darüber sprechen. Ich glaube, meine Mutter würde ausflippen, aber ich glaube, dass sie mir im Großen und Ganzen doch nicht viel helfen könnte. Und das war also praktisch so, dass ich das erste Mal einsah, Endstation. Würdest du sagen, dass Freundschaft oder der Versuch einer Partnerschaft helfen kann, aus diesem Teufelskreis, aus den Drogen rauszukommen? Nee. Entweder man zieht seinen Partner mit rein oder er selber wird es aufgeben, weil einfach der Unterschied jetzt mal angenommen, da lernt jetzt ein junges Mädchen kennen, die also drogenabhängig ist oder kurz davor ist, und jemand, der eigentlich eine ganz andere Einstellung in dem Moment schon zum Leben hat, wie vielleicht das Mädchen, die sowieso ein bisschen lockerer irgendwie ist, dass dadurch schon mal irgendwie überhaupt nicht damit zu rechnen ist, dass man auf eine Wellenlänge kommt. Ich habe es oft genug erlebt, dass entweder der Typ dann auch anfängt oder dass die Freundschaft wieder auseinandergeht. Nur wenn, denn als ich Thomas kennengelernt habe, war ich ja eigentlich auch schon clean, nur im Kopf war noch nicht alles in Ordnung. Und da kann das dann schon helfen, ne? Und heimlich sogar. Das bestärkt einem auch, wenn man weiß, da ist jemand, der bestärkt einen in seinen Gedanken und auch wenn sie mal nicht übereinstimmen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man anhand von einer Freundin oder einem Freund irgendwie aus einer Scheiße rauskommen kann, weil irgendwo muss da auch was von einem selber kommen, so eine Initiative. Sonst bringt das ja nichts. Bei einem Sonntag mal wieder, wo wir über Axel waren und kein Dope im Haus. Wir haben also abends alles verdrückt, weil wir uns mal... Lothar war nicht da, unser Stammdealer, haben uns angeschissen, das Dope war nicht so gut. Sowas kann man von vornherein nicht sehen, ob etwas gut ist oder nicht. Und wir haben also nichts zu drücken im Haus gehabt und auch kein Geld. Und wir haben also jetzt beratschlagt, was wir machen. Im Haus gab es also nichts mehr Wertvolles, es war mittlerweile alles verkauft. Hier, Kaffeemaschinen und alles. Jetzt haben wir überlegt. Und er sagte, Detlef, wir brauchen jetzt möglichst schnell Geld. Christiane, du musst mithelfen. Du gehst jetzt in Sound und schlauchst. Du schlauchst 40 Mark zusammen. Dann haben wir unseren ersten Schuss. Ich mache einen Freier, habe nochmal 50 oder 40 Mark, dann haben wir beide noch was, jeder was für morgen. Ich sage, okay, das ist ein Angebot. Ich gehe in Sound schlauchen, ich kann das gut, da gehe ich hin. So. Jetzt war ich aber auf dem Turkey und ich wollte aber schnell Geld haben. Und ich wollte Detlef helfen und mir zugleich auch. Bin ich in Sound gegangen, habe angefangen zu schlauchen. Und wenn man da mit keiner Lust rangeht, wenn es schnell gehen soll, dann geht es nicht schnell. Ich hatte also in einer halben Stunde vielleicht 6 oder 7 Mark. Dann habe ich gedacht, Mensch, also bald sind die 2 Stunden vorbei, wo ich wieder da sein soll. Und ich habe kein Geld, so kann ich da nicht ankommen. Ich bin also langsam rausgegangen vor die Tür. Und da war so ein Typ in Mercedes, der fuhr mir damals schon oft hinterher, wenn ich in Sound gefahren bin und so, dann ist mir der schon oft hinterhergefahren, hat mir 100 Mark angeboten für nichts, hat er gesagt und so. Und da habe ich gedacht, na, gehst du mal ran und hörst mal, was der so da sagt. Ich hatte ja praktisch nun schon eigentlich eine Menge Freier kennengelernt auf dem Bahnhof Zoo und so. Und ich hatte also jetzt, ich kannte diese Menschen, für mich war es nicht ganz so was Neues, ja, wie jemand, der wirklich das erste Mal aus Not anschafft geht und vorher noch nie mit sowas konfrontiert wurde. Ich bin ja im Grunde damit konfrontiert worden auf dem Bahnhof Zoo. Irgendwo kannte ich diese Menschen und ich wusste auch, was sie wollten. Und ich wusste auch, dass ich das abschlagen konnte, andere Vorschläge machen konnte, also eben nicht bumsen und so, und dass das eben auch akzeptiert werden konnte und dass ich dafür genauso viel oder noch mehr Geld bekam. Naja, und nun er wieder da wie ein Wilder rumgewunken in seinem Mercedes da, sah unheimlich reich aus, der Typ stellte sich ja nachher davon raus. Dann dachte ich, ja, machst du mal die Tür auf, vielleicht kannst du doch irgendwie so Geld von ihm ergeiern. Sowas gab es ja oft, dass wir sogar Geld geschenkt bekamen. Ja, ich habe also die Tür aufgemacht und habe ich gefragt, was er will. Ich sagte sofort, also Bumsen und sowas gibt es überhaupt nicht. Und er fragte natürlich auch, warum. Da habe ich gesagt, hör zu, ich habe einen Freund, ich habe noch nie außer mit ihm, mit jemandem geschlafen und dabei will ich das auch bleiben lassen. Ja, es ist gut, aber bläst du mir eine? Ich sag, nee, das mache ich auch nicht, da muss ich kotzen, sag ich. Dann sagt er, ja, aber kannst du mir einen runternehmen? Sag ich, ja, das kann ich machen. Ich glaube, dieser Typ muss unheimlich darauf abgefahren sein, was ich für eine Angst hatte. Ich bin also ins Auto reingestiegen. Ich hatte so eine Angst, dass der plötzlich doch was anderes will, ja. Also ich bin mal überhaupt nicht mehr geworden vor Angst. Ich hatte höllische Angst und da ist er mit mir in so einen kleinen Park gefahren. Da war schon der ganze Park, also so verdreckt von Tempotüchern und allen ekligen Zeug da, was da rumlag. Ich habe mich also an die äußerste Ecke vom anderen an Sitz gesetzt und habe ihn also dann runtergeholt und der muss also unheimlich, ich habe mir also erstmal das Geld geben lassen, so viel wusste ich schon, dass ich mir das Geld vorher geben lassen muss. Und dann habe ich es also unauffällig, damit er nicht sieht, also während er sich die Hose runtergezogen hat und eben nicht zu mir guckte, da steckte ich mir das Ding also ganz schnell, das Geld in Stiefel, weil ich also auch schon gehört habe von Ablenken, dass die einen das nach das Geld wieder wegnehmen und einen aus dem Auto rausschmeißen. Das kannte ich schon. Ich hörte das, ja. Ich habe mich also da, man hört das so durch Gespräche, was da passiert. Wir hatten ja nachher uns nichts mehr zu erzählen als so eine Sache. Ne? Und ich hörte da eben zu und kannte das eben deshalb. Und ich habe ihm also dem Typen einen runtergeholt. Ich ekelte mich also unheimlich dabei, aber ich brauchte unheimlich Geld. Ich habe in dem Moment nicht daran gedacht, dass Detlef vielleicht böse mit mir sein könnte, sondern dass er eben glücklich darüber war, dass ich Geld brachte. Denn er hat mir 100 Mark dafür gegeben. Ich bin also ausgestiegen, das ganze Spielchen dauerte eine Viertelstunde etwa. Da war ich schon wieder an der U-Bahn. Es war also ungefähr eine Dreiviertelstunde vergangen und in einer Stunde sollte ich ja wieder da sein etwa. Und ich bin also zur Sien, Kurfürstenstraße gefahren, die war abends da, gleich an dem U-Bahnhof, wo ich auch da anschaffen war. Und habe mir also gleich für die 120 Mark, da gab es halbe schon, das sind Fuddelgramms, nicht abgewogen, aber so auf Augenmaß geschätzt. Da waren ungefähr 4 Fuddel drin, das was wir früher für zu dritt uns geteilt hatten. Da brauchte ich dann mittlerweile schon die Hälfte von, also wir haben uns dieses Fuddelgramm geteilt. Und das reichte dann eine ganze Zeit lang. Ja, und dann habe ich was gekauft und dann habe ich mir erstmal einen Druck gemacht. Und Detlef war also immer noch verschwunden. Ich war noch gar nicht am Bahnhof. Bin ich zum Bahnhof gestanden und Detlef war also ziemlich leer da ausgegangen. Er hatte also überhaupt kein Geld machen können, weil es Sonntagabend war. Und es war ihm nicht mehr viel los auf dem Bahnhof. Und da habe ich gesagt, komm mit, ich hab. Und er hat es mir überhaupt nicht gefragt, er war erst mal froh, dass überhaupt was da war. Und wir sprachen eigentlich überhaupt nicht und er packte sich das sofort auf den Löffel. Und dann sagte er erst mal, was denn das Geld? Und nachdem er sah, dass ich in meiner Monatskarte, meiner Schülermonatskarte, diese Dinger drin hatte. Und auf der Rückseite da noch 40 Mark, so, weil ich bis 2 halbe gekauft habe. Dann sagt er, wo ich das Geld her habe. Und da habe ich ihm das erzählt. Na, da ist er erstmal ausgeflippt auf der Toilette, was mir überhaupt einfällt. Und nun wollte er also ganz genau wissen, was ich mit ihm gemacht habe. Dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er mir das nicht geglaubt, weil ich so viel Geld gebracht habe. Und dann habe ich angefangen zu weinen und habe gesagt, ob er mir nicht vertraut, ob er mir das wirklich nicht glauben würde, dass ich wirklich dem nur einen runtergeholt habe. Aber was sollte Detlef schon machen? Ihm ging es so dreckig und hatte also unheimliche, richtige Beinkrämpfe schon und fing und zittert und war überall nass geschwitzt. Was sollte er schon anderes tun, als dieses von mir erschaffte Geld, also das Umgesetzte davon zu drücken? Ihm blieb eigentlich gar nichts anderes übrig. Und ich verstand ihn auf eine Art, ich war nicht wütend auf ihn, ich sah das sogar vollkommen ein, dass er wütend darauf war. Ich war ja im Grunde genommen auch wütend auf mich selbst. Da noch nicht so, erst als ich da jemanden verkloppen musste, also da musste ich erst brechen und so. Und ich bin also erstmal, hat er letztlich einen Druck gemacht, ja, dann ging es ihm ja wieder gut, ne. Und dann sagte er überhaupt nichts, als das Zeug also bei ihm anfing zu wirken. Es geht ja schon innerhalb von 10 Sekunden, wo es anfängt zu wirken, und dann noch jeweils eine halbe Minute, bis er ganz damit fertig ist. Er sagt überhaupt nichts. Und ich sagte auch nichts, ich hatte auch überhaupt keine Lust, ihn überhaupt anzusprechen, weil ich wusste, dass Detlef also sehr wütend werden kann, dass ich dann richtig Angst vor ihm habe, wenn der so richtig wütend wurde. Und dass ich dann überhaupt ganz schachmatt gesetzt wurde von ihm, dass ich dagegen überhaupt nicht ankam, wenn der also richtig wütend wurde und losbrüllte oder so. Und er sagte also keinen Ton, ja, wir sind aus der Toilette rausgekommen und nichts, gar nichts. Er hat mich zur Bushaltestelle gebracht Und dann habe ich ihn an der Bushaltestelle angesprochen, du. Du hör mal, und hör mal, ich habe das doch eigentlich bloß für dich getan. Und er sagte, ich soll nicht rumspinnen. Denn schließlich war, er wollte das jetzt nicht alleine auf sich sitzen zu haben, dass ich da nun anschaffen gegangen bin, sondern hat eben gesagt, wenn ich nicht da gewesen wäre, hättest du auch angeschafft, weil du Geld brauchtest. Und da habe ich das dann auch zugegeben. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, dass wir müssen das jetzt so weitermachen. Du weißt ganz genau, dass wir brauchen zu viel beide zusammen. Das kannst du nicht machen. Ich will das nicht haben. Jetzt machen wir die Sache mal umgekehrt, habe ich gesagt. Max, so habe ich zu ihm gesagt, ich fand das heute wirklich gar nicht so schlimm, ja. Und ich glaube, dass ich in der ersten Zeit bestimmt eine Menge Geld verdienen kann. Einfach nur so, ohne Bumsen und so. Was ich aber natürlich die ganzen 2 Jahre drauf gemacht habe und eigentlich kaum mit irgendeinem Freier geschlafen habe, ne. Außer mit 2 oder 3 Ausnahmen. Sonst war da nie was, ja. Und jedenfalls, er war unheimlich traurig und ich ließ also noch ein paar Busse vorbeifahren. Wir sprachen also noch zusammen und da habe ich angefangen zu weinen. Ich fand das auf einmal alles ganz schön auswegslos. Man hatte kein Geld, man war plötzlich wieder von anderen abhängig. Wo war die Freiheit, die ich immer hatte damals auf Tabletten? Freiheit von jedem unabhängig sein. Ich liebe niemanden und ich brauche keinen Menschen. Da wusste ich plötzlich erst wieder, wie abhängig ich überhaupt war. Von Menschen und von der Droge. Hast du irgendwann mal von Detlef gehört? Weißt du, was er macht? Und die anderen Kinder vom Bahnhof Zoo, also Axel, Bernd? Nach dem, was ich gehört habe, ist, glaube ich, keiner mehr irgendwo noch auf der Szene. Also entweder tot oder in Therapien. Nur ist jetzt nicht von vornherein zu sagen, naja, in der Therapie, dann ist ja alles in Ordnung. Sicher werden davon einige wieder abfallen und wieder in die Szene zurückgehen, zurückkommen oder auch nicht, ne? Das kann man nicht so sagen. Ich weiß auch nicht, wie es ging, ich habe keinen Kontakt mehr. Du weißt von Detlef nicht, wo er jetzt ist? Nee, ich habe keinen Kontakt und halte es auch erstmal für besser, keinen zu haben. Ist besser so. Du führst jetzt eine Partnerschaft mit Thomas. Ja. Stimmt. Ich bin abends, also etwa um 2:30 nach Hause gekommen, hab geschlafen. Ich hab mir abends dann noch mal Joghurt, wie normal, Joghurt, Pfirsichsaft oder Birnensaft reingeholt, hab den noch gegessen und versuchte noch irgendwie so lange wie möglich aufzubleiben und immer was von meinem Turn abends, ein bisschen Ruhe, weg von diesem ganzen Stress und von diesen Läufen. Und dann fühlte ich mich wieder ein in ein ganz normales Leben, stellte mir vor, dass ich eben gerade vom Tanzen komme oder so, ne. Dass ich schon von immerhin so ein glückliches Gefühl habe, angeboren. Und bin also morgens schon ziemlich früh aufgewacht, um 9:30 oder so. Sonst schlief ich immer bis mittags durch, bis es Mittagessen gab. Das hat meine Mutter mir mal ins Bett gebracht, mittags. Wir haben alle mittags im Bett gegessen meistens. Und bin aber schon ziemlich früh aufgewacht. Und ich war also mittlerweile so dumm und habe um mich rum überhaupt nichts mehr gesehen und erkannt. Nur noch ich selbst, ja. Und ich selbst wusste noch nicht mal, ob ich überhaupt war. Also, Mein Geist, mein Körper waren in irgendeiner Phase getrennt voneinander, ne? Ich kann überhaupt nicht sagen, ja, hast du denn gelebt? Ja, weiß ich nicht, ne? Also, total, ich habe mir überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Und heute denke ich oft oder ich versuche, unbewusste Gedanken ins Bewusste zu bringen, um dann einen besseren Durchblick zu haben. Damals, ach, scheiße, war vorbei, ne? Damals habe ich noch ein bisschen nachgedacht, ne? Und dann muss das ja nun wohl aufgefallen sein. Ich habe nichts weiter an wie eine Unterhose und ein Unterhemd und laufe mit der Plastiktüte ins Bad. Mit meiner weißen Plastiktüte schon überall abgefressen, oben die Henkel ab. Ja. Und in unserer Familie war es eigentlich schon immer so, dass wir uns nie gegenseitig einschlossen. Aber ich habe mich eingeschlossen. Und dieses M-Paula ist also ziemlich unsauber. Man muss also 1000 Mal filtern und dann kann es noch passieren, dass einem eben die Nadel verstopft und so weiter und so fort. Und wenn die Nadel verstopft, versuchte ich ja trotzdem nochmal mit ein bisschen mehr Druck dass ich diesen Dreck rauskriege, dass er trotzdem die Blutbahn übergeht, ja, um nicht extra wieder rausziehen zu müssen. Dann ist ja wieder die Gefahr, dass ich die Vene nicht finde und das Blut, was ich ja vorher schon ansauge, ja, und dann in die Blutbahn reinbringe, ne, und es verstopft plötzlich und ich muss die Nadel sauber machen. Dann kann es sein, dass das Blut in der Pumpe gerinnt. Und das war also überhaupt das Schlimmste, was einem passieren konnte, ne, dass du dein ganzes Duft da drin also wegschmeißen kannst, weil geronnenes Blut drin ist. Und dann drückte ich also richtig fest zu und bis dort, also unheimlich lange, bis ich da endlich fertig war. Und das letzte bisschen, was ich noch drin hatte, das ziehe ich dann nochmal auf, um wirklich alles da rauszubringen, rein in den Körper. Dann verstopft die Scheiße schon wieder. Da war ich so wütend darauf, ja, dass ich, das Zeug kommt ja innerhalb von 8 Sekunden, 8 bis 10 Sekunden ist man da, ne. Und ich musste also dann auch einen Augenblick verharren, wenn man von diesem Empower diesen Flash kriegt, ja. Da muss man sich regelrecht den Kopf festhalten, weil das unheimlich dröhnt, ne, und prickelt. Die ganze Kopfhaut fängt an zu kribbeln, als wenn da schon, wer weiß, wie lange kein Blut mehr durchgeflossen ist, so. Ganz fieses Kribbeln auch im Herz gegenüber. Das ist manchmal mein ganzer linker Arm gelähmt war, ja. So ein richtiger, man muss sich vorstellen, dass es auf einmal dann an dieses Herzgift kommt, erst das Gehirn, und dass dann plötzlich so ein richtiger Krampf, so eine Herzattacke ist, ja. Und das ist ja meistens eben das, die Überdosis, ne. Die vollkommene Herzattacke, zu viel, ne. Kann das Herz nicht verkraften. Das ist bei M-Paula so, aber die Dosis ist eben nicht so hoch und diesen Flash, den ist eben aus Erzählungen her, ich selber mochte diesen Flash auch besonders gerne und kaufte dieses Zeug dann eben auch gerne. Und es war im Gegensatz zu dem weißen oder diesem bräunlichen Edge manchmal regelrecht grau oder grün. So gesprengelt, kann man sagen, regelrecht. Und dann habe ich also das letzte bisschen noch versucht, mit Gewalt reinzudrücken. Das klappte nicht. Mir sprang also die Pumpe ab und das Blut spritzte also im ganzen Badezimmer umher. Das war aber zum Glück Ölfarbe, angestrichen blau. Ich konnte es also abwischen. Und jetzt habe ich aber so ein Kleenex-Tuch für meinen Arm, um Blut eben abzuwischen, habe ich da liegen lassen. Und meine Mutter klopfte schon dann an die Tür, die wollte da auch rein, gerade aufgestanden und so, ne. Und ich schon voll sauer, Mann, halt's Maul, ich bin gleich fertig hier und so, ne. Mich erstmal in Ruhe gewaschen, die Zähne geputzt, alles vergessen, mich mit Löffel alles reingeschmissen. Ne? Und dann komme ich mit der Plastiktüte wieder raus und lege mich in mein Bett, stecke gleich eine Zigarette an, finde ich dann den Magen. Und da kommt meine Mutter rein und zieht mir dieses Tuch. Ja? Meine Mutter wusste damals natürlich schon, dass ich Freunde hatte, die drückten Rauschgift nahmen, aber ich selbst nehme keins. Und da kam meiner Mutter ja plötzlich in der schreckliche Verdacht, dass ich das nehmen könnte. Und sah sie dieses blutige Taschentuch an den Seiten überall noch Blutspritzer, die ich da wirklich nicht für nötig empfand, wegzuwischen. Und im Badezimmer war, im Waschbecken war lauter Ruß von dem angebrannten Löffel unten. Das durch Streichhölzer entwickelt sich ja da Ruß. Ich den Löffel nochmal reingeschmissen und lauter Ruß an den Seiten, ne? Und Zeitungsberichte konnte man mittlerweile schon durchlesen, wie sowas gemacht wird. So Tatsachenberichte und so weiter, ne? Wie jemand starb, kam meine Mutter ins Zimmer rein und sagte mir, du nimmst Rauschgift, ne? Ich, ach Quatsch, wie kommst du denn darauf und so? Na, als sie mir den Arm weggezogen hat und meine Arme hochgemacht und hatten also, standen vor vollendeten Tatsachen, ne? Und ich war also in dem Moment so verzweifelt. Und dann fing ich also unheimlich zu weinen. Meine Mutter meinte nun auch sofort, meine Mutter fing auch zu weinen, war also vollkommen verzweifelt. Sie ging erstmal ins Schlafzimmer und erzählte Wolfgang das, der dann eben nur sagte, siehst du, was hast du denn davon, ne? So in dem Dreh, ja. Das kommt davon, meine, ich habe dir ja sofort gesagt, dass deine Tochter nicht so oft rauslassen und so, ne? Deine Tochter. Und so in diesem Schema lief das dann ab. Ihm war das im Grunde genommen gleichgültig, ne? Und dann kam meine Mutter wieder rein und sagt, dass mir eben was unternehmen will. Sagt sie, willst du denn nicht damit aufhören? Ich sage, Mutti, ich täte nichts lieber als das, von diesem Scheißdreck wegzukommen. Und dann sagt sie, gut, dann machen wir ab heute eine Entziehung. Ich nehme dich frei, damit ich immer bei dir sein kann, damit du entziehen kannst. Ich sage, ja, ist gut, mache ich, aber ohne Detlef läuft nichts ab. Ach, Detlef denn auch und so? Dann sage ich, natürlich, Mensch, glaubst du, ich würde das alleine machen? Das würde Detlef niemals gestatten, sonst wenn er nichts nehmen würde. Und da war sie also war also wirklich regelrecht geschockt und meine Mutter tat mir regelrecht leid. Ich war so kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich habe mich also angezogen dann und dann sind wir zu Detlef gefahren und sein Vater war zu Hause. Und sein Vater bekam also jetzt das erste Mal Einblick davon und er sagte einfach, ja, der flippt überhaupt nicht so aus wie meine Mutter. Meine Mutter war so völlig mit den Nerven fertig und weinte andauernd. Und den Depp, hat er den nervte das irgendwie gar nicht so. Der sagt, ja, da muss was geschehen. Depp, der packt das schon. Und ja, dann wollten wir das so machen. Depp kommt zu mir. Das ist überhaupt schon mal das Blödeste, was man machen kann. Mit einem Freund oder mit irgendjemand anders zusammen entziehen. Man stachelt sich ja immer gegenseitig an. Das bringt nichts. Ne? Aber eben damals war ich noch mit von dem Gedanken besessen, ich schaff das. Ich schaff das so, ja. Und, wie war das, ja, da sagte der Detlefs Vater, ja, Detlef hat immer Tabletten und so Beruhigungstabletten da auf dem Schreibtisch, die kannst du dann erstmal mitnehmen. Dann hat der Vater mitgebracht, das waren glaube ich vier oder fünf Mandrax, so ein ganzes Röhrchen voll, 20 Stück Demetrine und ein ganzes Schächtchen ungefähr, 50 Valium, 10er. Und die habe ich dann erstmal mitgenommen. Mir ging es noch voll gut, das Powder war also echt so gut. Ich war den ganzen Tag drauf, brauchte also weiter überhaupt keinen Schuss hier. Mir auch morgens reichlich gesetzt, das wäre überhaupt nicht rausgekommen. Ne? Und Detlef war also nicht zu Hause und nun hat Detlef abends mit seinem Vater gesprochen, also umgekehrt, der Vater mit Detlef. Und Detlef wollte das dann auch mitmachen. Und das fand ich also sehr fair von der Diff. Er kam also morgens schon auf Turkey zu mir an, also auf Entzug. Ich war also, wir waren beide auf gleicher Höhe. Und dann ging es schon los, also nachmittags. Da halfen keine Valium mehr und kein Alkohol damit verbunden. Ich versuchte mich so anzutören wie damals, als ich noch nicht mit Age drauf war. Und da ging es also plötzlich los, ich habe meine Beine nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Also die fingen an, dass ich in den Kniekehlen hier irgendwie so einen Druck hatte. Ich musste andauernd strecken und das anstrengen, die Muskeln anspannen, ja. Und dann konnte ich diese Muskeln aber nicht mehr entspannen. Also ein Krampf regelrecht, ja. Und der tut ganz schön weh. Und da habe ich also meistens beide Beine so richtig doll gegen den Schrank gedrückt oder so, ne. Und dann konnte ich damit plötzlich nicht mehr aufhören, ja. Meine Muskeln haben sich nicht mehr entkrampft, ja. Und ich schmiss mich also von einer Seite zur anderen und ich habe also ganz kalten Schweiß gehabt, der also unheimlich stinkt, ja, weil dieser ganze Gift aus dem Körper rauskommt. Aber wenn ich hätte baden sollen, ja, ich glaube, ich wäre erfroren, wenn ich aus dieser Badewanne wieder rauskommen sollte, ja. Und nasse Haare und unbehaglich und ich wollte also nichts sehen und nichts hören. Und der Dwerf ging es ja eigentlich noch schlechter wie mir, ne, der... Das heißt, war ausgeflippt und hat er sich angezogen und mein Zimmer ist nur winzig klein und wir haben so beide so liegen aneinander gestellt. Wir hatten dann so ein großes Bett. Dann setzte er sich auf mein Sitzelement in so einer Fensterecke, saß da eine ganze Weile rum, aber die Beine immer in Bewegung, also immer hoch und runter zitternd und Bauchschmerzen alles. Und dann saß er, dann hat sich ab und zu mal Schweiß von der Stirn gewischt und ich versuchte mich also regelrecht zu konzentrieren auf irgendeinen blöden Gruselroman oder so oder irgendeinen Blödsinn Zeitung zu lesen. Dann stand Detlef wieder auf und setzte sich in die Ecke beim Spiegel, da habe ich so einen Schminkhocker gehabt, setzte sich da wieder hin. Und sie sagte, du, ich halte das nicht aus, ich bringe das nicht. Und meine Mutter war mit Wolfgang im Wohnzimmer und also mir ging es also reichlich schlecht, ja. Und dann kriegte ich plötzlich Hustenkrämpfe. Also ich fing an zu husten, weil es mir hier hinten im Hals kribbelte. Und als ich runterschlucken wollte, wieder man hustet und dann schluckt man, ja. Da fing das plötzlich noch mehr an zu husten. Es war so eine richtige Kettenreaktion, ja. Und also ich habe einen regelrechten Hustenkrampf gekriegt. Und da kam also plötzlich, habe ich auf den Teppich gekotzt, also weißen Schaum. So wie wenn ein Hund, der bricht, wenn er Gras gefressen hat. Sowas kam da raus. Ich hörte überhaupt nicht mehr auf und da brachte meine Mutter mir Malzbonbons und da hörte das auf vorne. Es war grausam. Und da lag ich so auf dem Bett und da war auch mal ein Augenblick ruhig geworden. und lag auf dem Bett und durch die vielen Schlaftabletten, ich möchte sagen, ich habe mindestens 5 Valium gefressen, 2 Mandrax und eine Flasche Wein haben wir uns noch geteilt. Ne? Aber mir ging es so mies, also ich glaube, da muss jeder normale Mensch 2 Tage von pennen. Und Detlef war also in so einem ganz nervösen Schlaf, also wenn man aufwacht, denkt man, man hat überhaupt nicht geschlafen, weil es ja, wenn man auf Age einschläft, ist es wie eine tiefe Bewusstlosigkeit. Man ist sich des Schlafes richtig bewusst. Das ist das Einzige, was einem bewusst ist, dass man schläft. Man liegt in einem Halbschlaf, man merkt, dass man schläft. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ne? Man weiß, dass man schläft. Und so ist es, dass ich auf einmal einschlafe. Ich habe es heute immer, ich schlafe auf einmal ein. Das ist was ganz Normales für mich. Ja? Aber ich konnte mich damals eben nicht daran gewöhnen. Und Detlef schlief also und schwitzt auch unheimlich. Und es ist meistens so, dass bei einer Freundschaft, die auf Age besteht, auf der Age-Phase steht, die sich daran festhält, ne, die dadurch existiert, dass sich diese Menschen nachher nach dem Entzug nicht mehr lieben. Ne? Ich möchte sagen, dass ich nach diesen 6 Monaten, wo ich hier bin, und Detlef noch genauso liebe wie vorher auch. Ja? Und dass ich mir trotz des Turkeys, ne, dass ich mir so vorkam, als wenn jeder in mich reinschauen kann, in meine Gedanken, die ich habe, ja. Und dass ich dachte, dass meine Gedanken unheimlich schmutzig sind und dass ich überhaupt der letzte Dreck bin. Und als ich so auf dem Bett lag, habe ich gedacht, wie tief ist sowas gesunken. Mensch, ich war mir plötzlich, als ich das erste Mal auf dem Turkey war, bewusst, was überhaupt Fixen ist, ja. Wenn man einmal so ein Turkey miterlebt hat, dann weiß man, was es ist, aber man kann nicht aufhören. Irgendwie sind wir dann nachts so eingepennt, dann bin ich da wieder aufgewacht. Wir hatten einen nassen Waschlappen da und eine Schüssel, das brauchte ich, ne? Und dann, wir hatten eigentlich alles, was wir brauchten. Und dann war es eben so, dass ich eben nachts wieder aufwachte. Wir ließen die ganze Nacht so ein kleines bisschen das Licht an, ne? Ich bin nämlich manchmal aufgewacht davon, dass Detlef also nachts um sich schlug und obwohl er schlief, ja, und rumruckelte, also immer so hoch und rund, überhaupt in Bewegung zu sein, bin ich wieder aufgewacht davon und im Grunde genommen schläft man ja ziemlich fest und er hat überhaupt nichts gemerkt, als ich ihm mit dem Waschlappen das Gesicht abgewischt habe. Also diese Zärtlichkeit bestand noch. Und umgekehrt war es auch, ich merkte mal im Unterbewusstsein irgendwie, dass er auch sich um mich irgendwie sorgt und sich näher zu mir legte. Und morgens ging es uns also schon regelrecht besser und wir sprachen schon miteinander irgendwelche belanglosen Sachen. Ja, wir sprachen darüber, was wir machen, wenn der Entzug beendet ist. Wir wollten wieder auf die Haschisch ziehen, ganz geil, das Rauchen, keine Trips werfen und kein Age, ja. Eben nur was rauchen mit coolen Leuten zusammen sein, die nicht andauernd aggressiv sind und sich streiten und dass wir eben da so ganz cool leben und Detlef will versuchen, wieder eine Arbeit zu finden irgendwo und haben wir so eigentlich die ganze Woche durchlebt und wir haben, glaube ich, am dritten Tag haben wir zusammen geschlafen, ne? Mal wieder seit langem nüchtern, ne? Es war also unheimlich toll und wir blieben, glaube ich, sogar insgesamt 7 Tage im Bett. Und dann sind wir also am 7. Tag, das war irgendwie Mitte des Tages. Meine Mutter war froh, wir haben es nun geschafft. So ein blödes Ding, ne? Wollen wir zum Bahnhof, ja? Ja klar, aber nichts drücken, ne? Ach Quatsch, wie kommst du denn da drauf, ja? Meine Mutter lebt natürlich in einer ständigen Angst, dass ich rückfällig werden könnte. Und ich glaube, dass ich in dem Moment, wo die Eltern rauskriegen, dass eben die Tochter oder der Sohn süchtig ist, sich sofort mit einer Beratungsstelle in Verbindung setzen müssten, ne? Die ihnen sofort aufklären, dass ein Entzug zu Hause nicht das Geringste hilft, weil die Psyche immer noch genauso zerstört ist wie früher auch. Das bringt also nichts. Und wir denken noch an, wir grinsten uns beide in sich ein, machen wir oder machen wir nicht, ne? Und er sagte, Detlef ist schon immer ein bisschen labiler gewesen wie ich. Und sagte dann, du, wir können doch ruhig ab und zu mal einen Druck machen. Wir müssen eben bloß aufpassen, dass wir nicht raufkommen. Also nochmal das Gleiche durchmachen will ich nicht. Ja, und jedenfalls haben wir dann wieder gedrückt. Und Detlef wohnte aber noch 3 Wochen noch bei mir. Dann hab ich zu Detlef gesagt, du, so muss das bleiben. Wir müssen das auf jeden Fall bringen, so weiter. Das haben wir auch, glaube ich, geschafft, nur drei oder vier Wochen sogar. Ne? Danach ging es erst wieder regelmäßig los. Und na, bis also die ganze Zeit, wo Detlef da wohnte. Ne? Und nach drei Wochen kam es dann so, dass meine Mutters Freund Fehls machte, Wolfgang. Weil Detlef eben da lebte und das passte ihm nicht, dass da also ein Fremder in seiner Wohnung mit war. Und Detlef musste also jetzt nach drei Wochen wieder weg. Und ich bedauerte die Zeit irgendwo, weil es war unheimlich dufte. Ne? Und Detlef hatte also jetzt wieder vormittags nichts zu tun. Er ging zum Bahnhof und das gleiche Spielchen fing wieder an. Ich musste wieder zu der scheiß Schule. Also ich meine, dass ich vom Unterricht stoppen in drei Wochen da nichts mitkriege, das spielt sowieso nichts zur Sache. Ich habe nie was mitgekriegt in der Schule, weil ich mit meinen Gedanken immer woanders war, wo ich den nächsten Schuss herkriege, bereits schon morgens in der Schule, ja. Und das nervt, mitten in der Stunde rausgegangen, erstmal eine Zigarette rauchen, ne. Ich war ja regelrecht zum regelrechten Kettenraucher geworden. Ich habe meine 4-5 Schachtel am Tag gequalmt, ja. Ohne weiteres. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich das hernahm. Ich habe so lange geraucht, eine Zigarette nach der anderen, von der Kippe die neue Zigarette angezündet, bis mir schlecht war. Dann musste ich kotzen, bin ich zum Papierkorb gegangen, habe gebrochen. Da habe ich 5 Minuten, da habe ich mir eine Apfelsine gekauft und was in der Nacht neue Zigarette. Solange ich wieder gebrochen habe, das gleiche Spielchen. Ne? Ich in der Schule oft und auch eine Stunde auf Toilette geraucht. Ich war mir das auch irgendwo egal. Und Detlef war also wieder am Tag am Bahnhof. Die ganze Scheiße fing wieder von vorne an. Ja. Da machte ich noch irgendwo keine Gedanken rum. Und als ich schon längst wieder drauf war, machte ich mir immer noch vor, ich bin gar nicht drauf. Ich drücke eben nur, weil es mir so Spaß macht, aber ich bin noch nicht körperlich drauf. Nicht, Alter, wie kommst du denn darauf? Ja, so in dem Dreh. Und als ich einen Abend nach Hause kam, da habe ich mich noch einen Augenblick ins Wohnzimmer gesetzt zu meiner Mutter. Die wartete abends meistens auf mich und schmiss mir eine BZ hin, Berliner Zeitung, auf den Tisch und sagt, hier, lies mal, 17-jähriger Drogensüchtiger nahm sich das Leben. Dann lese ich, sagt sie, wunder dich nicht, wer es ist, ne? Und ich las also, in Moabit nahm sich der 17-jährige Andreas W. Das Leben, Andreas W., Atze. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ne? Weil ich bin nur mit ihm damit gegangen, ne, damals, wo ich im Sound war, in meiner Clique, ne, dachte ich so, Nummer 1 ist tot, ne, wer ist der Nächste? Und er hat dann noch einen Brief geschrieben an alle Fixer, Ausrufezeichen, und hat also einen Warnbrief geschrieben an alle Jugendlichen, die meinen damit mal das ausprobieren zu müssen, und hat auch mitunter geschrieben, ein Fixer, der einmal raufkommt, der kommt nie wieder runter. So in dem Dreh stand das, ne? Und mit dicken Lettern oben drüber geschrieben. Und war also ziemlich scheiße für mich. Also ich konnte das nicht verkraften, dass jemand, den ich öfters mal sah auf der Szene, plötzlich weg ist, tot, ja? Ich war also unheimlich betroffen davon, dass Arzt und tot war. Aber wir hatten seit eben einem halben Jahr keine Beziehung mehr so zueinander, dass wir da also ohne Tränen hinwegkamen. Aber das ist uns doch irgendwie, wir hatten jetzt plötzlich Angst, ja. Ich merkte das erste Mal, was für eine Scheiße ich war, aber doch irgendwo nicht mehr die Kraft dazu hatte zu sagen, ich will nicht mehr, weil ich es immer falsch angepackt hatte. Je nachdem, wenn ich gerade auf jemanden wartete auf dem U-Bahnhof und ich saß da so, ne, dann habe ich mir sowas gedacht, ne. Irgendwie musst du mal aufhören, aber der Zeitpunkt ist eben noch nicht gekommen, wo du das machst. Also ich habe in dem Moment natürlich an nichts Reales mehr geglaubt, ne, weil ich ja durch dieses Rauschgift in eine Traumwelt versetzt worden bin. Ich meine, ich wusste natürlich, dass irgendwann, ja, dann kommt was. Was dich runterbringt, aber vielleicht ist es dann zu spät oder du bist bis dahin tot, weil du Mist gebaut hast, ne? Und ich habe manchmal sogar gedacht, dass ich vom Teufel besessen bin oder so, ja? Dass es so eine Kategorie von Menschen gibt und solch eine. Es gibt die guten Menschen, deren Seelen werden irgendwie nachher in anderen Dimensionen als das verarbeitet, ja. Und unsere Seelen, so fixer Seelen, ne, die werden als Abfallprodukte irgendwo verbraucht. So eine Gedanken hatte ich für mich selbst, ne, dass ich also der letzte Scheißdreck bin, ne, wie das Abfallprodukt von Öl, ne, Asphalt, nichts weiter. Ich bin also das Abfallprodukt einer benormten Gesellschaft. So fühlte ich mich. Aber das wollte ich ja gar nicht. Und ich merkte plötzlich, ich bin durch irgendeinen Grund, bin ich auf die Schnauze gefallen und ich habe gewusst, was ich wirklich bin, ne? Ein Abfallprodukt der heutigen Gesellschaft. Als mehr fühlte ich mich nicht. Und ich meinte auch, dass die Menschen mich so behandelten. Ja, mittlerweile sah man mir das doch ganz schön an, ne? Dass ich gedrückt habe. Mein Haar, denn das Haar, ich habe früher glänzendes Haar gehabt, ne? Also, schade, dass du mich nicht kennengelernt hast, wo ich noch gedrückt habe, ne? Ganz stumpfes Haar und die Augen, die sahen nach nichts aus, die drückten gar nichts aus, ja? Stumpfsinnigkeit drückten sie vielleicht aus, ja. Oder Verzweiflung. Und die Haut war ganz weiß und unter den Augen war das ganz blau und die Wangen total eingefallen. Und manchmal habe ich nur einen dicken Wasserbauch gehabt, ja? So wie wirklich so wie Indienkinder, ja? Und dann wieder ganz dünne Beine und manchmal bereitete mir das richtige Sorgen, ne? Aufzustehen von der U-Bahn. Also ich habe echt gedacht, ich brauche schon einen schwer beschädigten Ausweis. Ich habe mir gedacht, jetzt fehlt dir bloß noch ein Krückstock und ein altmodisches Kleid, dann bist du eine Oma. Noch ein Dutt hinten. Ich habe mich also das erste Mal wie so eine alte Frau gefühlt, ne? Und ich habe also praktisch nachher vor jedem Druck eigentlich gedacht, das kann dein letzter sein, aber in Wirklichkeit hat mich das gar nicht so groß bedrückt, weil ich eigentlich darauf bloß wartete, dass ich endlich sterbe, dass denn dieses ganze Scheiße endlich ein Ende hat. Und das ist eigentlich für mich die beste Möglichkeit, weil ich wusste auch gar nicht, wozu ich auf der Welt war. Und dass ich nachher glaubte, ach du bist wahrscheinlich dafür da, um andere Leute Probleme zu machen, ja. Dass es eben so eine Menschen auch geben musste, weil ich wusste nicht genau, wozu ich überhaupt da war. Und ich wartete nachher schon regelrecht auf den Tod. Und deshalb machte mir das auch nicht so viel aus. Ich war also mittlerweile so ein bisschen, was den Tod anbelangt, ein bisschen abgestumpft gewesen. Wenn man mal nüchtern ist in der Spritzphase, da wartet man auf den Tod gleichgültig und abgestumpft. Christiane, es war ein Zufall, dass du überlebt hast. Der Tod von Atze, der hätte auch dein Tod sein können. Du hattest viel Glück. Christiane, ist dir das heute klar? Ja, ich weiß, was ich für ein Glück gehabt habe, aber das bedeutet nicht, dass ich deshalb jetzt auch praktisch jeden Morgen bete oder so und mich freue, dass ich am Leben bin. Sowieso. Das war auch früher noch mal kurz da, das Gefühl. Nur, ich denke da eben nicht so oft drüber nach, dass ich Glück gehabt habe. Es ist doch so einfach aufhören ohne Probleme, das kann man doch nicht. Das geht doch nicht. Das ist doch wieder ein Selbstbetrug. Wie von der Droge oder selbst aufhören? Ja, also, dass du zum Beispiel dir sagst, okay, ich hab's geschafft. Dazu muss ich mal sagen, dass ich noch nie, das haben immer andere Leute gesagt zu mir, ich hab's geschafft. Für mich ist das, was ich jetzt gerade mache, nur ein anderer Zustand. Aber ich kann ja nicht sagen, wie lange dieser Zustand, wie lange der so bleibt. Zurzeit bin ich hier und versuche das, was ich davor gemacht habe, zu verdauen. Und vielleicht komme ich eines Tages mal wieder woanders hin. Dieser Fortschritt ist dadurch gegeben schon, dass ich durch diese anderthalb Jahre jetzt dazugelernt habe und für mich selbst ein paar Sachen rausgefunden habe und die schon alleine vielleicht eine Ursache wären, wieder woanders zu landen, dass du dich jetzt anderen Sachen widmen kannst, weil du schon ein gewisses Grundwissen hast. Wenn ich jetzt meine Lehre mache und ich gehe zur Schule, dann habe ich ein Wissen, da kann ich was drauf aufbauen und ich kann es ausbauen. Das ist das, was eben jeder Mensch nach Belieben machen kann, dass man nicht zu diesen großen Stars heraufgucken sollte und denkt, Mensch, die sind toll, die sind dafür geboren, sondern dass jeder Mensch aus seinem Leben ja doch machen kann eigentlich so viel, wie er will, so viel, wie in seinen Kräften steht. Ja, und wenn das eben nicht klappt, dann weiß nicht, Rückfall oder glaube ich nicht. Mehr so eine Resignation oder sowas. Resignation, warum? Ja, ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Leute, die heute 35 oder 40 sind, sich einmal, als sie so alt waren wie ich, sich das Leben mit Fernsehen gucken und arbeiten mal vorgestellt haben. Die haben bestimmt auch irgendwie mal ganz andere Pläne gehabt und sind früher oder später irgendwie an anderen Menschen oder an sich selbst gescheitert und haben resigniert und aufgegeben und gucken nun Fernsehen. Und wenn man ihnen mal kurz fragt, hast du eben mal hingehört? Oder so, man kommt rein, hört ein paar Wortfetzen, interessiert einen. Was hat er eben gesagt? Machst die Tür auf, gucken sie einen mit großen Augen an. Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Und sitzen dann aber trotzdem den ganzen Abend vorm Kasten. Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dokumentarbericht in drei Teilen aus der Berliner Drogenszene nach den Tonbandprotokollen des gleichnamigen Buches von Horst Rieck und Kai Herrmann. Dramaturgie Jörg Jannings. Ton Christian Anders. Schnitt Susanne Hohensee. Assistenz Ingrid Tribowski.